Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein. Den Sterblichen, ewig dem Tode verfallen, neun, einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Der Herr der Ringe, zweiter Teil, Die zwei Türme, von J.R.R. Tolkien. Aus dem Englischen von Wolfgang Kriege. Gelesen von Gerd Heidenreich. Aragorn rannte den Berg hinauf. Ab und zu bückte er sich und betrachtete den Boden. Hobbits haben einen leichten Tritt, und ihre Fährten sind selbst für einen Waldläufer nicht leicht zu lesen. Doch nicht weit unterhalb des Gipfels lief ein Rinnsal über den Weg, und im nassen Boden fand er, was er suchte. »Ich habe die Zeichen richtig gedeutet«, sagte er sich. »Frodo ist zum Gipfel hinaufgerannt. Ich möchte wissen, was er dort gesehen hat.« Aber er ist denselben Weg zurückgekommen, den Berg hinunter. Aragorn zögerte. Er wollte selbst zu dem Hochsitz, in der Hoffnung, dort vielleicht etwas zu sehen, das ihm aus seiner Ratlosigkeit heraushelfen könnte. Doch die Zeit drängte. Jäh rannte er los, zum Gipfel, über die großen Steinplatten und die Treppe hinauf. Oben setzte er sich hin und schaute umher. Aber die Sonne schien verdunkelt zu sein, die Welt getrübt und entrückt. Er blickte ringsum von Norden bis Norden und sah nichts außer fernen Bergen. Allenfalls glaubte er, in großer Entfernung wieder einen mächtigen Vogel hoch am Himmel zu erkennen, vielleicht einen Adler, der in weiten Kreisen langsam zur Erde niederschwebte. Während er so umherblickte, fingen seine scharfen Ohren Geräusche aus dem Waldland unten am westlichen Ufer auf. Er erstarrte. Es waren Schreie. Und unter ihnen hörte er zu seinem Schrecken krächzende Orkstimmen heraus. Dann plötzlich ertönte ein großes Horn, und seine tiefen Stöße prallten gegen die Berghänge, hallten in den Tälern wider und erhoben sich zu einem gewaltigen Ruf, der das Brausen des Wasserfalls übertönte. »Boromirs Horn«, rief er aus, »er ist in Not!« Er sprang die Stufen hinab und rannte mit langen Schritten den Weg zurück. »Oh, was für ein Unglückstag ist das heute! Alles, was ich anfange, geht schief! Wo ist nur Sam?« Je weiter er hinunterkam, desto lauter wurde das Gebrüll, während die Hornstöße schwächer und verzweifelter klangen. Dann steigerten sich die Orkschreie zu schriller Raserei, und die Hornstöße rissen ab. Aragorn stürmte den letzten Hang hinunter, doch bevor er den Fuß des Berges erreichte, wurde es stiller, und als er sich nach links wandte, in die Richtung, aus der die Schreie kamen, entfernten sie sich, bis er nichts mehr hörte. Das blanke Schwert in der Faust und mit dem Ruf »Elendil, Elendil« brach er zwischen den Bäumen hervor. Auf einer kleinen Lichtung unweit des Seeufers, etwa eine Meile von Parthgalen, fand er Boromir. Er saß mit dem Rücken an einen dicken Baum gelehnt, als ob er ruhte. Aber dann sah Aragorn die schwarz gefiederten Pfeile, die in ihm steckten. Sein Schwert hielt er noch in der Hand, aber es war dicht unter dem Heft abgebrochen. Sein Horn lag neben ihm, in zwei Teile gespalten. Erschlagene Orks lagen zuhauf ringsum und vor seinen Füßen. Aragorn kniete neben ihm nieder. Boromir schlug die Augen auf und versuchte zu sprechen. Endlich brachte er einige Worte stockend heraus. »Habe versucht, Frodo den Ring abzunehmen«, sagte er. »Tut mir leid, habe dafür bezahlt.« Sein Blick schweifte über die Orkleichen. Es waren mindestens 20. »Sie sind fort, die Halblinge. Die Orks haben sie mitgenommen. Ich glaube, sie sind nicht tot. Orks haben sie gefesselt.« Er schwieg und schloss müde die Augen. Aber einen Moment später sprach er noch einmal. »Lebe wohl, Aragorn. Geh nach Minas Tirith und rette mein Volk. Ich habe versagt.« »Nein«, sagte Aragorn, nahm seine Hand und küsste ihn auf die Stirn. »Gesiegt hast du. Einen solchen Sieg haben wenige je errungen. Sei unbesorgt, Minas Tirith soll nicht fallen. Boromir lächelte. In welche Richtung sind sie gegangen? War Frodo dabei? Sagte Aragorn. Aber Boromir sagte nichts mehr. O weh, sagte Aragorn, so scheidet er hin, Denethors Erbe. Herr des Wachturms wäre er geworden. Ein bitteres Ende. Nun liegt der Bund ganz in Trümmern. Wenn hier einer versagt hat, dann ich. Schlecht beraten war Gandalf, mir zu vertrauen. Was mache ich nun? Boromir hat mir auferlegt, nach Minas Tirith zu gehen, und auch mir steht der Sinn danach. Aber wo sind der Ring und sein Träger? Wie soll ich sie finden und verhindern, dass die Fahrt in der Katastrophe endet? Boromir, seine Hand haltend, und er weinte. So fanden ihn Legolas und Gimli. Sie kamen von den westlichen Berghängen, lautlos durch den Wald schleichend wie auf der Pirsch. Gimli hielt seine Axt in der Hand, Legolas sein langes Messer. Alle Pfeile hatte er verschossen. Als sie auf die Lichtung traten, stutzten sie, und dann blieben sie stehen und senkten die Köpfe. Denn was geschehen war, schien nur allzu klar zu sein. »Weh«, sagte Legolas, an Aragorns Seite tretend, »im Wald haben wir Orks gejagt und viele getötet. Doch nützlicher wären wir hier gewesen. Wir kamen, weil wir das Horn hörten. Zu spät, wie es scheint. Ich fürchte, du bist zu Tode verwundet.« »Boromir ist tot«, sagte Aragorn. »Ich bin unverletzt, denn ich war nicht bei ihm. Er fiel, als er die Hobbits schützte, während ich auf dem Berg war.« »Die Hobbits«, rief Gimli, »wo sind sie? Wo ist Frodo?« »Ich weiß es nicht«, sagte Aragorn müde. »Bevor er starb, hat Boromir zu mir gesagt, die Orks hätten sie gefesselt. Er glaubte nicht, dass sie tot sind. Ich hatte ihn hinter Merry und Pippin hergeschickt. Ob Frodo oder Sam bei ihm waren, habe ich ihn erst gefragt, als es zu spät war. Ich habe heute einfach alles falsch gemacht. Was tun wir jetzt?« »Zuerst müssen wir den Gefallenen bestatten«, sagte Legolas. »Wir können ihn nicht wie Aas zwischen diesen stinkenden Orks liegen lassen.« »Aber es muss schnell gehen«, sagte Gimli. »Er würde nicht dulden, dass wir hier Zeit verlieren. Wir müssen den Orks folgen, wenn Hoffnung besteht, dass die Gefährten, die ihnen in die Hände gefallen sind, noch leben.« »Aber wir wissen nicht, ob der Ringträger bei ihnen ist«, sagte Aragorn. »Sollen wir ihn im Stich lassen? Müssen wir nicht zuerst nach ihm suchen?« »Eine böse Wahl müssen wir treffen.« »Dann lasst uns zuerst tun, was wir tun müssen«, sagte Legolas. »Weder Zeit noch Werkzeug haben wir, den Gefährten würdig zu begraben oder einen Hügel über ihm aufzuschütten. Aber einen Steinhügel könnten wir errichten.« »Die Arbeit würde lang und mühsam. Steine, die dazu taugen, finden wir erst am Ufer«, sagte Gimli. »Dann legen wir ihn in ein Boot, mit seinen Waffen und den Waffen seiner besiegten Feinde«, sagte Aragorn. »Wir schicken ihn zum Daurosfall und übergeben ihn dem Anduin. Gondors Strom wird wenigstens Acht haben, dass keine üble Kreatur seine Gebeine schändet.« Rasch durchsuchten sie die Leichen der Orks und warfen ihre Schwerter, die gespaltenen Helme und Schilde, auf einen Haufen. »Seht her«, rief Aragorn, »hier finden sich Zeichen.« Aus dem Haufen grober Mordwerkzeuge zog er zwei Messer mit blattförmigen Klingen heraus, rot und golden damasziert, und als er weitersuchte, fand er auch die Scheiden, schwarz und mit kleinen roten Steinen besetzt. »Das sind keine Orkwaffen«, sagte er, »die Hobbits haben sie getragen. Sicherlich haben die Orks sie ausgeplündert, aber nicht gewagt, die Messer zu behalten, weil sie wissen, was dies für Waffen sind, aus den Schmieden von Westernis, mit Bannsprüchen gegen Mordor beschriftet. Nun denn, wenn unsere Freunde noch leben, sind sie jetzt waffenlos. Ich will diese Messer an mich nehmen und wider alle Vernunft hoffen, dass ich sie ihnen zurückgeben kann.« »Und ich«, sagte Legolas, »werde alle Pfeile einsammeln, die ich finde, denn mein Köcher ist leer.« Er suchte in dem Haufen und auf dem Boden ringsum und fand nicht wenige, die unbeschädigt und im Schaft länger waren als die von den Orks gewöhnlich benutzten. Er sah sie sich genau an, und Aragorn sah sich die Erschlagenen an. Er sagte, Hier liegen etliche, die nicht zu den Gefolgschaften Mordors gehören. Manche stammen aus dem Norden, dem Nebelgebirge, soweit ich mich mit den Orks und ihren Stämmen auskenne. Aber das hier sind andere, die mir fremd sind. Auch ihre Rüstung ist überhaupt nicht echt orkisch. Er zeigte auf vier von den erschlagenen Schurken, die von größerem Wuchs waren als die anderen, dunkelhäutig, schlitzäugig, mit dicken Beinen und breiten Händen. Sie waren mit kurzen Breitschwertern, nicht mit den üblichen Krummsäbeln bewaffnet, und hatten Eibenholzbogen, in Form und Länge den Bogen der Menschen ähnlich. Ihre Schilde zeigten ein unbekanntes Wappen, eine kleine weiße Hand im schwarzen Feld, und an der Stirnseite ihrer eisernen Helme stand eine aus einem weißen Metall gefertigte S-Rune. »Diese Zeichen habe ich noch nie gesehen«, sagte Aragorn. »Was mögen sie bedeuten?« »Es steht für Sauron«, sagte Gimli, »nicht schwer zu erraten.« »Nein«, sagte Legolas, »Sauron gebraucht keine Elbenrunen.« »Ebenso wenig gebraucht er seinen richtigen Namen«, sagte Aragorn, »oder gestattet, dass er geschrieben oder ausgesprochen wird, und weiß ist nicht seine Farbe. Die Orks im Dienste Baradurs tragen das Zeichen des roten Auges.« Er stand einen Moment still und dachte nach. »Es steht für Saruman, vermute ich«, sagte er schließlich. »Aus Isengard kommt nichts Gutes mehr. Und der Westen ist nicht länger sicher. Es ist, wie Gandalf befürchtete. Auf irgendeinem Wege hat der Verräter Saruman von unserer Fahrt Wind bekommen. Wahrscheinlich weiß er auch von Gandalfs Ende. Manche unserer Verfolger aus Moria sind vielleicht den Wachen um Lorien entkommen, oder sie haben um dieses Land einen Bogen gemacht und sind auf anderen Wegen nach Isengard gelangt. Orks marschieren schnell. Aber Saruman erhält Nachrichten auf vielen Wegen. Erinnert euch an die Vögel.« »Hört zu, wir haben jetzt keine Zeit, Rätsel zu lösen«, sagte Gimli. »Hilf uns lieber, Boromir ans Ufer zu tragen.« »Aber nachher müssen wir die Rätsel lösen, wenn wir den richtigen Weg einschlagen wollen«, sagte Aragorn. »Vielleicht gibt es keinen richtigen Weg«, sagte Gimli. Der Zwerg einige Äste von den Bäumen. Diese banden sie mit Bogensehnen nebeneinander zu einem Rahmen zusammen, und darüber breiteten sie ihre Mäntel. Auf dieser behelfsmäßigen Bahre trugen sie den toten Gefährten ans Ufer, mitsamt allem, was sie ihm an Trophäen aus seinem letzten Gefecht beizugeben gedachten. Es war nur ein kurzer Weg, aber er kostete sie Mühe, denn Boromir war selbst für einen Menschen ziemlich groß und schwer. Am Ufer blieb Aragorn bei der Bahre stehen, während Legolas und Gimli nach Parthgalen zurückliefen. Bis dahin war es gut eine Meile, und es verging einige Zeit, ehe sie, in zwei Booten das Ufer entlang paddelnd, zurückgeeilt kamen. »Seltsames gibt es zu melden«, sagte Legolas. »Nur zwei Boote lagen am Ufer, vom dritten keine Spur.« »Sind die Orks dort gewesen?« fragte Aragorn. »Es sah nicht so aus«, sagte Gimli. »Orks hätten alle Boote mitgenommen oder zerstört, und das Gepäck ebenso.« »Ich sehe mir den Boden an, wenn wir da sind«, sagte Aragorn. Sie legten Boromir in die Mitte des Bootes, das ihn davontragen sollte. Die graue Kapuze und den Elbenmantel legten sie ihm zusammengefaltet unter den Kopf. Sie kämmten ihm sein langes, dunkles Haar bis zu den Schultern hinab. Um seinen Leib schimmerte der goldene Gürtel aus Lorien. Seinen Helm legten sie ihm an die Seite, auf den Schoß das gespaltene Horn und das Heft und die Bruchstücke seines Schwertes, zu seinen Füßen die Schwerter seiner Feinde. Dann banden sie den Bug seines Bootes ans Heck des anderen und fuhren mit ihm im Schlepptau aufs Wasser hinaus. Traurig paddelten sie am Ufer entlang, und als sie an der grünen Wiese von Parthgalen vorüberkamen, bogen sie in die Rinne ein, wo das Wasser schneller dahinströmte. Die steilen Hänge von Tol Brandir glühten in der Sonne. Es war um die Mitte des Nachmittags. Ein Stück weiter südlich stieg vor ihnen, golden schimmernd, der Sprühregen des Rauros auf. Das donnernde Tosen des Wasserfalls erschütterte die windstille Luft. Traurig machten sie das Bestattungsboot los. Da lag er, Boromir, und ruhte in Frieden an der Brust des fließenden Wassers dahingleitend. Die Strömung trug ihn fort, während sie ihr Boot mit den Paddeln zurückhielten. Er trieb an ihnen vorüber, und langsam entfernte sich sein Boot und schrumpfte zu einem dunklen Fleck vor dem goldenen Licht. Dann plötzlich verschwand es. Der Rauros toste wie immer. Der Strom hatte Boromir, Denethors Sohn, an sich genommen, und nie wieder sah man ihn in Minas Tirith, wie es seine Art war, morgens auf dem weißen Turm stehen. Doch in Gondor hieß es noch in späteren Zeiten, das Elbenboot sei den Wasserfall hinab und durch das schäumende Becken darunter gefahren und habe ihn durch Osgiliath getragen, dann weiter zu einer der vielen Mündungen des Anduin, hinaus ins große Meer, in einer Nacht unter den Sternen. Schweigend nach. Dann sagte Aragorn, vom weißen Turm werden sie nach ihm Ausschau halten. Doch weder vom Gebirge noch vom Meer wird er wiederkehren. Dann stimmte er ein langsames Lied an. Über Fenne und Fluren von Rohan, das grün im Grase steht, von Westen streicht der Wind her, der um die Mauern weht. O Wind, du Wanderer, was bringst du mir Neues zur Abendstund? Was ward dir über Boromir, den jungen Recken, kund? Im Mondschein sah ich ihn reiten durch einen öden Gau, gen Norden durch sieben Flüsse, die Wasser breit und grau. Vielleicht sah ihn später der Nordwind, als ich seine Spur verlor, und hörte, wie er ins Horn stieß, der Sohn des Denethor. O Boromir, von den Wellen gen Westen blick ich aus, doch aus den leeren Gauen kamst du nicht nach Haus. Dann sang Legolas, von Süden ein salziger Meerwind fährt stöhnend zum Tor herein, von Dünen und Klippen her trägt er der Möwen klagendes Schrein. O seufzender Wind von Süden, was bringst du mir Neues zur Nacht? Wo ist der edle Boromir? Um ihn halt ich trauernd Wacht. Frage nicht mich, wo er sein mag. Der sturmgepeitschte Strand birgt vieler Männer Knochen im weißen und schwarzen Sand. So viele kamen stromabwärts, getrieben ins brandende Meer. Den Nordwind frag, wen er hertreibt, weiß keiner besser als er. O Boromir, von der Küste zum Tor führt ein breiter Pfad, doch kamest du nicht mit den Möwen vom grauen Sägestad. Und dann wieder Aragorn, durchs Königstor fegt der Nordwind über den Raurusfall und trägt zum weißen Turme des Hornes dunklen Schall. O stürmischer Nord, was bringst du mir Neues zum neuen Tag? Sag, wo der edle Krieger so lang verweilen mag. Am Amon-Hähn, da rief er und schlug seine letzte Schlacht. Mit Schwert und Schild, die brachen, ward er zu Wasser gebracht. Das stolze Haupt und die Glieder, die betteten sie zur Ruh, und Rauros, golden schimmernd, trug ihn dem Meere zu. O Boromir, solange der weiße Turm wird stehen, so lange wird er nordwärts zum goldenen Rauros sehen. Sie wendeten das Boot und fuhren, so schnell es die Gegenströmung erlaubte, zurück nach Parthgalen. »Den Ostwind habt ihr mir überlassen«, sagte Gimli. »Doch über den mag ich nichts sagen.« »Nur recht so«, sagte Aragorn. »In Minas Tirith ertragen sie zwar auch den Ostwind, fragen ihn aber nicht, was für Kunde er bringt. Doch nun hat Boromir sich auf seinen Weg gemacht, und wir müssen in aller Eile beschließen, welchen Weg wir gehen wollen.« Schnell aber gründlich untersuchte er den Boden der Wiese, oft tief gebückt. »Orks sind hier nicht gewesen«, sagte er. »Im Übrigen kann ich nichts zuverlässig erkennen. Alle unsere Fußspuren laufen hier kreuz und quer durcheinander.« Ich kann nicht sagen, ob einer von den Hobbits zurückgekommen ist, seit wir nach Frodo zu suchen anfingen. Er ging nochmal ans Ufer, dorthin, wo der kleine Bach in den Fluss rieselte. »Hier sind ein paar deutliche Abdrücke«, sagte er. »Ein Hobbit ist ins Wasser gewartet und wieder zurückgekommen. Aber wie lange es her ist, kann ich nicht sagen.« »Was sagst du zu diesem Rätsel?« fragte Gimli. Aragorn antwortete nicht gleich, sondern ging wieder zum Lagerplatz und schaute nach dem Gepäck. »Zwei Rucksäcke fehlen«, sagte er. »Und der eine ist mit Sicherheit der von Sam. Ein sehr großer und schwerer.« »Also, dies ist die Antwort. Frodo ist mit dem Boot weggefahren und sein Diener mit ihm. Frodo muss zurückgekommen sein, als wir alle fort waren. Ich habe Sam getroffen, als ich den Berg hinauflief und ihm gesagt, er solle mir nachkommen. Aber offenbar hat er das nicht getan. Er hat erraten, was sein Chef im Sinn hatte, und ist hierher zurückgekommen, ehe Frodo fort war. Frodo hat es nicht über sich gebracht, Sam zurückzulassen.« »Aber warum musste er uns zurücklassen?« »Und das ohne ein Wort«, sagte Gimli. »Das ist sehr eigenartig.« »Sehr tapfer ist es«, sagte Aragorn. Sam hatte recht, glaube ich. Frodo wollte nicht, dass ein Freund mit ihm nach Mordor in den Tod geht. Aber er wusste, dass er selbst gehen muss. Nachdem er uns verlassen hat, muss irgendetwas geschehen sein, um dessen Willen er sich über seine Angst und seine Zweifel hinweggesetzt hat. »Vielleicht sind ihm Orks begegnet, und er ist geflohen«, sagte Legolas. »Geflohen ist er gewiss«, sagte Aragorn, »aber ich glaube, nicht vor Orks.« »Was er für den Grund hielt, aus dem Frodo sich so plötzlich zur Flucht entschlossen hatte, sagte Aragorn nicht. Boromirs letzte Worte behielt er lange für sich.« »Nun, so viel ist jedenfalls klar«, sagte Legolas, »Frodo ist nicht mehr auf dieser Seite des Stroms. Nur er kann das Boot genommen haben. Und Sam ist bei ihm, denn niemand anders hätte seinen Rucksack mitgenommen.« »Wir haben also nur die Wahl«, sagte Gimli, »entweder mit dem letzten Boot Frodo zu folgen oder aber zu Fuß hinter den Orks herzulaufen. Beides ist nicht sehr verheißungsvoll. Und wir haben schon kostbare Stunden verloren.« »Lasst mich nachdenken«, sagte Aragorn. »Und möge ich nun endlich mal eine richtige Entscheidung treffen, um das Missgeschick dieses Unglückstages noch zu wenden.« Er stand einen Moment still da. »Ich verfolge die Orks«, sagte er endlich. »Ich hätte Frodo nach Mordor geleitet und wäre mit ihm gegangen bis ans Ende. Aber wenn ich ihn jetzt in der Wildnis suche, muss ich die Gefangenen ihrem Schicksal überlassen, der Folter und dem Tod. Mein Herz sagt mir nun deutlich, das Schicksal des Ringträgers liegt nicht mehr in meinen Händen. Der Bund der Gefährten hat getan, was er konnte, und ist nun am Ende. Doch wir, die wir noch übrig sind, dürfen unsere Gefährten nicht im Stich lassen, solange unsere Kräfte nicht versagen. Kommt, wir gehen. Lasst alles Entbehrliche zurück. Wir werden Tag und Nacht marschieren.« Sie zogen das letzte Boot an Land und trugen es unter die Bäume. Darunter legten sie alles aus ihrem Gepäck, was sie nicht unbedingt brauchten und nicht mitnehmen wollten. Dann verließen sie Parthgalen. Es war schon spät am Nachmittag, als sie wieder auf die Lichtung kamen, wo Boromir gefallen war. Dort nahmen sie die Fährte der Orks auf. Sie waren nicht schwer zu finden. »Kein anderes Volk trampelt so durch die Gegend«, sagte Legolas. »Es scheint ihnen Freude zu machen, Pflanzen zu zertreten und abzuhauen, auch wenn sie ihnen gar nicht im Wege stehen.« »Aber trotzdem laufen sie sehr schnell«, sagte Aragorn, »und werden nie müde. Und später werden wir ihre Spur vielleicht auf hartem Boden in kahlem Gelände suchen müssen.« »Also ihnen nach«, sagte Gimli. »Auch Zwerge können die Beine bewegen, und sie werden nicht eher müde als Orks. Aber es wird eine lange Hetzjagd werden. Sie haben einen großen Vorsprung.« »Ja«, sagte Aragorn, »wir alle werden ausdauernd sein müssen wie Zwerge. Aber kommt nun, ob Hoffnung ist oder nicht, wir folgen der Fährte unserer Feinde. Wehe ihnen, wenn wir uns als schneller erweisen. Eine Hatz wollen wir ihnen bereiten, von der noch lange Wunderdinge erzählt werden sollen, unter den drei Geschlechtern, den Elben, Zwergen und Menschen. Auf! Die drei Jäger kommen!« Wie ein Hirsch trabte er los. Noch im Wald schlug er ein scharfes Tempo an. Unermüdlich lief er voran, jetzt, nachdem sein Entschluss endlich gefasst war. Bald ließen sie die Wälder um den See hinter sich. Lange Hänge ging es hinauf, die sich dunkel und scharfrandig vom abendroten Himmel abhoben. Es dämmerte. Sie eilten vorwärts, drei graue Schatten in einem felsigen Land. Die Reiter von Rohan. Es dunkelte. Nebel lagen hinter ihnen, unten zwischen den Bäumen, und trieben auf den blassen Rändern des Anduin. Doch der Himmel war klar, Sterne traten hervor. Der zunehmende Mond stand im Westen, und die Felsen warfen schwarze Schatten. Sie hatten den Fuß felsiger Hügel erreicht und kamen nun langsamer voran, denn die Fährte war nicht mehr so leicht zu verfolgen. Das Hochland der Iminmuil verlief hier in zwei langen, zerklüfteten Höhenzügen von Norden nach Süden. Die Hänge waren auf der Westseite steil und schwer zu überwinden, auf der Ostseite dagegen flacher und von vielen Wasserrinnen und schmalen Schluchten durchfurcht. Die ganze Nacht kletterten die drei Gefährten durch dieses kantige Gelände, stiegen zum Kamm der ersten etwas höheren Hügelkette hinauf und auf der anderen Seite wieder hinab in die Dunkelheit eines tiefen, gewundenen Tales. In der stillen, kalten Stunde vor Morgengrauen hielten sie dort eine kurze Rast. Der Mond war vor ihnen längst untergegangen, und über ihnen funkelten die Sterne. Das erste Tageslicht war noch nicht über die dunklen Hügel hinter ihnen gestiegen. Für einen Augenblick war Aragorn im Ungewissen. Die Orkfährte hatte ins Tal hinabgeführt, aber dort hatte sie sich verloren. »Welchen Weg, glaubst du, werden sie genommen haben?« sagte Legolas. »Nach Norden? Den kürzeren Weg nach Isengard oder Fangorn, wenn das ihr Ziel ist, wie du annimmst? Oder nach Süden, zur Endwasser hin?« »Zum Fluss werden sie nicht gehen wollen, was immer ihr Ziel sein mag«, sagte Aragorn. »Und wenn in Rohan noch nicht alles zum Schlimmsten steht und Sarumans Einfluss nicht sehr viel größer geworden ist, dann werden sie versuchen, die Felder der Rohirrim auf dem kürzesten Weg zu durchqueren. Suchen wir sie im Norden.« Das Tal war eine steinerne Rinne zwischen den Hügelkämmen, und zwischen den Felsblöcken auf dem Grund rieselte ein Bach dahin. Rechts von ihnen begleitete sie eine abweisende Felswand. Links stiegen graue Hänge undeutlich und schattenhaft in die späte Nacht auf. Sie gingen etwas über eine Meile weit nach Norden. Immer wieder bückte sich Aragorn und untersuchte den Boden an den Spalten und Rinnen, die zu den westlichen Hügelkämmen hinaufführten. Legolas war ein Stück voraus. Plötzlich stieß der Elb einen Ruf aus, und die anderen beiden rannten zu ihm hin. »Einige von denen, die wir jagen, haben wir schon eingeholt«, sagte er. »Seht!« Er deutete auf etwas, das auf den ersten Blick wie Steinbrocken aussah, die am Fuß des Hanges lagen, und das sie nun als einen Haufen durcheinander geworfener Leichen erkannten. Fünf tote Orks lagen da. Sie waren übel zusammengehauen, und zweien war der Kopf abgeschlagen. Der Boden war feucht von ihrem dunklen Blut. »Schon wieder ein Rätsel«, sagte Gimli. »Aber nur bei Tageslicht wäre es zu lösen, und darauf können wir nicht warten.« »Doch was immer die Lösung sein mag, sie scheint der Hoffnung keinen Abbruch zu tun«, sagte Legolas. »Orkfeinde sind wahrscheinlich unsere Freunde. Wohnen Menschen in diesen Hügeln?« »Nein«, sagte Aragorn. »Die Rohirrim kommen selten hierher, und Minas Tirith ist weit. Es könnte sein, dass ein Trupp Menschen aus Gründen, die wir nicht kennen, hier auf Jagd gegangen ist. Aber das glaube ich nicht.« »Was glaubst du denn?« sagte Gimli. »Dass der Feind sich den eigenen Feind mitgebracht hat«, sagte Aragorn. »Das hier sind nordische Orks von weit her. Unter ihnen ist keiner von den großen Kerlen mit den unbekannten Abzeichen. Ich denke mir, es hat Streit gegeben, nichts Ungewöhnliches bei diesem Gesindel. Vielleicht hatten sie Meinungsverschiedenheiten über den Weg.« »Oder über die Gefangenen«, sagte Gimli. »Hoffen wir nur, dass nicht auch sie hier irgendwo liegen.« Aragorn untersuchte den Boden in weitem Umkreis, aber andere Spuren eines Kampfes waren nicht zu sehen. Schon wurde der Himmel im Osten hell, die Sterne verblichen, und ein graues Licht breitete sich langsam aus. Etwas weiter nördlich kamen sie zu einer Bodenfalte, in der ein kleiner Bach, der von den Hängen herabkam, sich einen steinigen Weg ins Tal gebahnt hatte. Darin wuchsen ein paar Büsche und an den Seiten hier und da Gras. »Endlich«, sagte Aragorn, »da sind die Spuren, die wir suchen. Diese Wasserrinne hinauf, das ist der Weg, den die Orks nach ihrem Streit genommen haben.« Neue Richtung ein. Als hätte eine gute Nachtruhe sie erfrischt, sprangen sie von Stein zu Stein. Als sie den Kamm des grauen Hügels erreichten, blies ihnen plötzlich der Wind ins Haar und blähte ihre Mäntel, der kühle Wind der Morgendämmerung. Sie blickten zurück und sahen die Berggipfel jenseits des Flusses vom Licht umflammt. Der Tag sprang an den Himmel. Der rote Rand der Sonne stieg über die Schultern des dunklen Landes. Im Westen lag die Welt noch grau und formlos vor ihnen, aber sie konnten zusehen, wie die Nachtschatten abschmolzen und die Farben der Erde wieder erwachten. Grün breitete sich über die weiten Wiesen von Rohan, weißer Nebel lag über den Flusstälern, und blau und purpurrot sahen sie zur Linken, wohl 30 oder mehr Wegstunden entfernt, das weiße Gebirge mit seinen kohlschwarzen, schneegekrönten Gipfeln, die die Morgensonne rosig überhauchte. »Gondor, Gondor«, rief Aragorn aus, »o, hätte ich dich in einer